Ja, nochmal von mir aus einen schönen guten Morgen. Lieber Heinrich, ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Wir haben ja lange geguckt, wann das machbar ist, und jetzt hat das geklappt. Ich freue mich hier ganz besonders in Schneverding, und ich habe das letzte Woche bei dem ökumenischen Gottesdienst wieder gesagt zu jemandem und zu einem Kollegen über die Zusammenarbeit, die wir hier in Schneverding unter den christlichen Gemeinden haben. Also das finden wir nicht, das findet man nicht überall. Da sind wir wirklich in Schneverding gut aufgestellt. Und ich weiß von vielen Freikirchen, die in anderen Städten sind, wo das leider so nicht ist. Wo Jesus gemeinsam oder wo Gott und der Glaube nicht gemeinsam in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern mehr auf Unterschiede geschaut wird. Und ich freue mich über diese schöne Zusammenarbeit, die hier in Schneverding letzten Endes unter den christlichen Gemeinden herrscht. Das ist wirklich ein von Gott gegebenes Geschenk. Aber auch, so glaube ich das auch ganz sicher, von Menschen, die treu dabei waren und die auch gute Arbeit durch Gott natürlich geleistet haben, ist da ein gutes Fundament gelegt worden. So freue ich mich wirklich darüber. Ja, ich habe mich heute Morgen natürlich gefragt, über was ich sprechen kann. Ist natürlich immer so eine Sache. Man hat ja einen gewissen Vorteil, wenn man irgendwo hinkommt. Wenn man dann in Anführungsstrichen, wie kann man sagen, Narrenfreiheit hat, über das zu sprechen, was einem auf dem Herzen liegt. Und ich möchte ganz einfach das machen, was uns als Christen und was in dieser Welt das Mächtigste und Stärkste ist, was es gibt. Und das ist das Wort Gottes. Aus dem möchte ich natürlich lesen heute Morgen, und aus dem möchte ich ein Wort weitergeben. Und ich habe diesen Satz mit Absicht gesagt. Von dem, was das Mächtigste und Stärkste ist, was es gibt. Das habe ich so mit Absicht betont und betone es gerne nochmal. Das kommt uns ja immer so, manchmal kann das wie eine Routine vorkommen. Ne? Man kommt sonntags zusammen, hört Gottes Wort, hört eine schöne Predigt, und hat sie dann spätestens nach zwei Tagen wieder vergessen oder am Mittagstisch. Aber wenn wir uns das mal bewusst machen, was eigentlich das Stärkste und Kraftvollste ist, was es gibt auf dieser Welt, dann kommen wir nicht nur gezwungenermaßen, sondern auch aus Überzeugung dahin zurück, dass es Gottes Wort ist und bleibt. Schaut mal, Jesus hat nachher auf 11 Jünger seine gesamte Mission gelegt, seinen gesamten Missionsbefehl auf 11 Jünger gelegt. Und durch die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg, bis heute über 2000 Jahre lang, wurde immer wieder versucht, das Christentum kaputt zu machen. Aber trotz der ganzen Tiefen und trotz der ganzen Einschläge hat es niemand und keine Macht der Welt und der unsichtbaren Welt geschafft, das Christentum kaputt zu machen. Ganz im Gegenteil, das Christentum hat sich ausgebreitet und es wächst und wächst und wächst. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil der Gründer immer noch lebt und weil der Gründer Gott persönlich ist. Deshalb ist das Christentum, ich sage es ganz einfach, und das Wort Gottes, was Jesus uns weitergegeben hat, er ist ja das Wort, was wir empfangen haben, was auf die Welt gekommen ist. Deshalb ist es die erfolgreichste und wird immer die erfolgreichste und mächtigste Bewegung auf dieser Welt bleiben. Trotz aller Widerwärtigkeiten, und das möchte ich auch ganz, ganz besonders einfach so zu Beginn der Predigt für dich in den Mittelpunkt stellen. Sich auf Gottes Wort zu verlassen, ist das Sicherste, was es gibt. Da ist 0% Inflation. 0% Inflation. Da ist eine Wertsteigerung von Tag zu Tag. Und ich möchte es auch gleich biblisch noch einmal belegen. Eine Wertsteigerung von Tag zu Tag, von Sekunde zu Sekunde. Gottes Wort nimmt nicht ab. Gottes Kraft hat nicht abgenommen, sondern die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist. Deshalb für mich eine ganz einfache Ableitung. Der gleiche Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, Menschen geheilt, befreit und in die Nachfolge und in die Jüngerschaft gerufen hat, der gleiche Jesus lebt heute, so entnehmen wir das dem Wort Gottes und hoffentlich auch der Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben. Der gleiche Jesus, Gott lebt auch heute noch. Und deshalb ist die Kraft in und durch ihn immer noch genau gleich wie damals erlebbar und erfahrbar. Darin besteht doch das Christentum, dass Menschen Erfahrung mit dem lebendigen Gott machen. Deshalb sage ich immer ganz frei, wenn ich gefragt werde, wenn man so mit Leuten ins Gespräch kommt über Glauben, welche Religion gehörst du an? Das ist ganz oft die erste Antwort, die ich gebe, ich gehöre keine Religion an. Ja, du musst doch an was glauben. Ich sage, nee, ich glaube auch an nichts. Ja, aber Moment, ja, wenn so Leute mitkriegen, dass man Christ ist, dann ist meine Antwort ganz einfach, nein, ich lebe in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und das ist für mich keine Religion, das ist für mich auch in Anführungsstrichen kein Glaube, das ist erst einmal für mich Beziehung. Und dann kann man das nachher Glauben nennen. Aber könnt ihr dem Gedankengang so ein bisschen folgen? Okay? Ich möchte mit euch eintauchen und das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben vorher die Lesung gehört oder die Hauptbibeltext zu der Predigt aus Philipper 3, Vers 12. Da bezieht sich Paulus auf den Glauben und er sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, und dann sagt er, oder schon vollendet bin. Ich aber jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und er spricht von dem Siegeskranz, von dem Ziel letzten Endes, das vor uns liegt. Römer 8, Vers 37 haben wir auch gehört, dass wir in alledem mehr als Überwinder sind durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, einmal so zum Unterstreichen, dass das Kräftigste und Mächtigste, was wir haben, und die größte Ausrichtung, die wir als Christen haben können, Gottes Wort ist, auf Gott gerichtet. Und wenn wir so von Gottes Wort reden, denken wir immer so das niedergeschriebene Wort, ne? Das stimmt ja auch, aber nur zum Teil. Was ist denn Gottes Wort? Zuerst einmal wird Jesus uns bezeichnet und Paulus betont das hier. Jesus wird uns im Johannes Kapitel 1 bezeichnet als das Wort, was Fleisch geworden ist. Also wenn wir sagen, wir vertrauen auf Gottes Wort, dann können wir uns eins machen mit Paulus und sagen, wir sind ergriffen von Christus und deshalb sind wir von seinem Wort, was Fleisch geworden ist, ergriffen worden. Und ich gebe dem Ganzen einfach mal so die Überschrift, Glaube, der sich in unserem Leben immer wieder bewährt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass unser Glaubensleben trotz mancher Höhen und mancher Tiefen auch, wie ist das möglich, dass sich der immer wieder bewährt? Dass der immer wieder Substanz zeigt? Und Paulus drückte sich einmal so aus, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Das klingt schon fast, wie sagt man, paradox oder provokativ. Ich stelle mich doch nicht hin und sage, ich bin stolz auf meine Schwachheiten. Nein, und Paulus aber kommt von dem Punkt, er sagt, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Warum? Weil dadurch die Kraft Gottes sich am meisten, so drückt er sich aus, entfalten kann. Und somit auch in diesem Text, wenn wir wollen, dass Glaube sich in unserem Leben bewährt, dürfen wir und müssen wir uns ganz gerne damit eins machen, nämlich, dass wir auf Christus schauen und uns eins machen mit dem, was Paulus hier sagt. Wir sind ergriffen von Christus, aber wir sind noch nicht vollendet. Jemand hat es mal ganz einfach ausgedrückt. Wir sehen in der Bibel eine ganze Auflistung von was wir, habt ihr euch das mal vielleicht angeschaut, was du in Gott bist, in Christus bist. Aber habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was wir in Christus sind? Priester, Heilige, Söhne und Töchter Gottes. Ja, wir wollen die Frauen nicht ausschließen. Ne? Söhne und Töchter Gottes, Priester, Könige. So werden wir bezeichnet in der Bibel. Erben, Gesandte an Christus statt. Das alles sind wir. So sieht Gott uns schon. Das ist ganz interessant. Ich habe in meinem Büro so eine Liste hängen, wo aufgeschrieben steht, was wir alles in Christus sind. Und manchmal, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich auch meine Herausforderungen im Glauben habe, das kommt auch manchmal bei Pastoren vor, dann gucke ich darauf und das ermutigt mich. Das ermutigt mich dann zu sehen, was ich in und durch Gott bin. Und das baut einen auf. Jetzt kommt aber Paulus von der ganz anderen Seite und sagt, ja, aber wir sind noch nicht vollendet. Und jemand hat das mal so ganz einfach in einem einfachen Satz zusammengefasst. Diese Spannweite zwischen, wir leben jetzt in dieser Welt, und wir sind noch nicht vollendet, aber Gott sieht uns letzten Endes als Söhne, Töchter, Priester, Könige, Heilige, Gesandte. Sag jemand mal, wir sind vollkommen gemacht durch Christus, aber noch nicht vollendet. Und damit möchte ich das zusammenfassen, was Paulus hier sagt, und mit der Frage einleiten, wie kann sich unser Glaube aber bewähren? Ganz einfach, indem wir das als Grundlage nehmen, zu sagen, wir sind vollkommen gemacht, aber noch nicht vollendet, und wir jagen ihm aber nach, wir jagen Christus nach. Und dann können wir sagen in Römer 8, Vers 37, deshalb sind wir mehr als Überwinder. Es gibt ja Christen, die haben immer mit irgendwelchen Problemen zu tun und kommen immer so gerade durch ihre Probleme durch. Aber wenn ich mir Römer 8, Vers 37 anschaue und die Verse davor und danach, da heißt es nicht, wir sind Überwinder, sondern da heißt es, wir sind mehr, noch mehr als Überwinder. Wusstest du, dass Gott dich nicht anschaut als ein Christ, der gerade mal so mit den Schweißperlen durch das Leben hier geht und gerade so den Glauben hier auf dieser Erde durchgehalten und gerade so geschafft? So sieht Gott dich nicht. Gott sieht dich mehr als ein Überwinder, mehr als das. Das ist ganz interessant. Das Wort ist, glaube ich, extra hier so eingefügt. Wir sind mehr als Überwinder. In anderen Worten, du bist nicht der Schwanz dieser Welt, sondern der Kopf. Es gibt ja Menschen, die laufen durch diese Welt und sagen, diese böse, böse Welt. Hoffentlich, das habe ich schon oft gehört, hoffentlich kommt Jesus bald wieder, um uns zu holen. Und wir glauben daran. Und ich glaube auch ganz sicher, ich habe das auch in meinen Jugendjahren mitbekommen, eine sehr starke Betonung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich glaube auch, dass das zum Teil auch mehr betont werden darf. Ganz ehrlich, das darf mehr betont werden, dass Jesus wiederkommt. Ich habe darüber auch mal eine Predigtreihe gehalten und das ist wahrscheinlich auch irgendwann wieder dran. Aber ich habe es oft gehört von vielen Christen, die gesagt haben, es ist alles so furchtbar und hoffentlich kommt Jesus bald wieder und holt uns heim. Ich kann das alles verstehen, ich freue mich auch auf den Himmel. Aber eins möchte ich doch auch mal festhalten, Jesus kam in seine geliebte Schöpfung. Die Erde, in der wir leben, ist seine geliebte Schöpfung, auch wenn sie gefallen ist. Und jetzt wird es ja noch interessanter. Du bist auf diese Erde gesandt mit einem Auftrag. In dieser Schöpfung, hier bist du hineingesandt, Gott groß zu machen. Und wenn Christen sagen, ja, hoffentlich holt Gott uns bald alle hier weg, damit es nicht mehr so schlimm für uns ist, auszuharren, durchzuhalten, dann frage ich mich manchmal, wenn man mal hineinschaut in Missionsberichte in Ländern, in China, wo Menschen unter Schmerzen, unter Todesandrohung gefoltert werden, warum machen die das dann? Und anschließend, wenn sie freikommen und das überleben, in andere Gemeinden gehen und erzählen, Leute, haltet durch und macht Gott weiter groß. Was ist denn da die Substanz? Möglichkeit 1, entweder sind das durchgeknallte Leute, die irgendwo einen Knall haben, sich foltern zu lassen, sich kaputt machen zu lassen. Oder Möglichkeit 2, an dem Glauben, den sie haben, an der Beziehung zu Jesus Christus, ist was Wahres dran. Jesus hat uns nicht berufen, dass wir aus dieser Welt hinweggeholt werden, sondern dass wir in dieser Welt sind und dass wir in dieser Welt Lichter sind. Und deshalb sagte Paulus auch, ich habe es noch nicht vollendet, den Lauf, aber ich möchte an das Ziel kommen. Nehmt euch ein Beispiel an mir, damit Christus durch euch groß wird. Ich möchte uns heute Morgen drei Säulen weitergeben, wo ich glaube, dass das die Säulen der Apostel damals waren und die Säulen sind, die unser Christenleben konstant begleiten, damit der Glaube sich immer wieder in unserem Leben, in dieser Welt bewähren kann und Substanz zeigen kann. Zuerst einmal, wenn wir auf die Apostel schauen, dann sehen wir einen großen Aspekt und ich überschreibe das zuerst einmal mit dem Titel Anbetung. Ich glaube, das Wichtigste und das Größte, was wir als Christen Gott geben können, ist Anbetung. Natürlich nicht nur Anbetung Sonntagmorgens, wenn wir, und ich mag, das ist eine Klarinette, oder? Das habe ich noch nie live gehört, immer nur auf Aufnahmen. Ein sehr, sehr schönes Instrument. Und wenn wir an Anbetung denken, dann natürlich denken wir an Sonntagmorgen, schön musikalisch untermalt. Aber Anbetung ist letzten Endes ein Lebensstil. Anbetung bedeutet aber natürlich auch, sich mit den Instrumenten dieser Welt, was Gott auch zur Verfügung gestellt hat, zu bedienen und Gott damit groß zu machen. Mit allem, was ich habe und bin, so sagt David einmal, preise ich Gott. Da komme ich gleich noch dazu. Meine Seele lobe, preise oder erhebe, lobe den Herrn. Da kommen wir gleich noch zu. Und ich glaube, dass die ersten Apostel, und auch uns ist das in den Berichten auch so weitergegeben, die haben einen ganz großen Aspekt im Überwinden, mehr als Überwinden, sie waren mehr als Überwinder, sie haben Menschen zu Christus geführt und die Gemeinde wuchs, weil sie Gott dankbar waren. Ich glaube, Anbetung ist eine Säule, dass unser Glaube sich in dieser Welt, in unserem persönlichen Umfeld bewährt. Also Schwester so und so, was ist denn mit dir los? Du läufst immer mit so einem fröhlichen Gesicht rum. Oder was ist denn mit dir los? Also das kann ich gar nicht verstehen, dass du immer irgendwie motiviert bist. Solche und ähnliche Sätze höre ich immer wieder von Menschen, die mit Christus in einer Beziehung stehen. Und ich glaube, wenn wir Anbetung als eine Säule in unserem Leben haben, Gott groß zu machen, über die Umstände hinaus, dass das andere Menschen auf Gott aufmerksam macht. Warum? Ganz einfach, weil es uns zuerst einmal immer wieder auf Gott aufmerksam macht. Die Apostel waren im Gefängnis, war das, ich weiß nicht, war das Petrus gewesen im Gefängnis und ein Engel musste ihn wecken. Menschen, die ins Gefängnis geworfen sind, unsere Vorväter im Glauben, haben Gott angebetet in Bedrängnis. Ich möchte einen kurzen Bibeltext vorlesen, wo Anbetung uns gezeigt wird, was es in unserem Leben machen kann und was es bewirkt. 1. Samuel Kapitel 16, ab Vers 14. Der war doch gerade noch hier, der Vers 14, hier haben wir ihn. Da heißt es, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die großen Sauls, also Saul, seine Diener, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt ihn. Unser Herr befehle nun seinem Knechte, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinem Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai ein Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Jetzt horcht mal her. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es war besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Jetzt erst einmal eine Betonung darauf, was Anbetung ausmachen kann. David wird zu Saul gerufen, während Saul von einem bösen Geist geplagt war und er spielt einfach auf der Harfe zu Gottes Ehre und der böse Geist weicht. Ich glaube, ganz viel in unserem Leben und ganz viel in den Umständen, die uns niederdrücken, könnte sich automatisch lösen oder besser aussehen oder besser werden, wenn wir Gott einfach über das stellen, und das ist Anbetung, Gott über das stellen, was um uns herum passiert. Petrus, als Petrus auf Jesus entgegengelaufen ist, ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte, Jesus läuft auf dem Wasser, kommt den Jüngern entgegen und das Boot, in dem die Jünger waren, ist in Seenot gewesen, ein Sturm kam auf, hohe Wellen, und da heißt es, und Jesus forderte Petrus auf, zu ihm zu kommen. Was tat Petrus? Petrus nahm einen Fuß, den anderen, und setzte ihn auf das Wasser und lief Jesus entgegen. Und dann heißt es auf einmal, ich bemerke, er lief Jesus schon entgegen. Und da heißt es auf einmal, und als er den Wind und die Wellen sah, fing er an zu sinken. Als ich diese Geschichte gelesen habe, dachte ich, das passt in das Thema Anbetung gut rein. Der Wind und die Wellen waren vorher doch auch schon da, oder? Aber Petrus stieg aus dem Boot und lief Jesus entgegen. Er schaute auf Jesus. Und dann heißt es, und als er den Wind und die Wellen sah, fürchtete er sich und fing an zu sinken. Und das ist ein ganz tolles Beispiel für Anbetung. Anbetung bedeutet, ich schaue auf Christus. Ich mache Christus mir groß. Ich habe meinen Blick gesetzt. Deshalb sagt Paulus das auch. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, aber ich jage ihm aber nach, weil ich von ihm ergriffen bin. Anbetung bedeutet, ich schaue auf Christus, weg von dem, was um mich herum passiert, schaue auf Christus. Und dann passiert Überwinden ganz automatisch. Und jetzt und dann passieren Wunder auch ganz automatisch. Und jetzt das ganz einfache Beispiel, als Petrus auf die Wellen oder auf den Wind schaute, dann fing er an zu sinken. Blick weg von Gott, Blick weg von Jesus und du fängst an zu sinken, du fängst wieder an, runtergerissen zu werden. Die Entscheidung liegt bei uns. Erstens, Anbetung ist eine Säule in unserem Christenleben, weil wir Gott begegnet sind, weil Gott uns erwählt hat, haben wir die Möglichkeit, auf ihn zu schauen. Und das kann ich nicht meinem Nachbarn übertragen. Ne? Ich kann nicht zu meinem Nachbarn sagen, du bist daran schuld, dass ich nicht auf Gott schaue. Oder du bist daran schuld, dass ich das und das in meinem Leben durchmache und dass es mir nicht gut geht. Die Entscheidung liegt doch bei mir, ob ich auf Gott schaue. Ich komme zurück zu Petrus. Jesus ist den Jüngern allen begegnet, alle saßen im Boot und er hat zu allen gesagt, fürchtet euch nicht. Und nur einer, der liebe Petrus, so ein Vorprescher, ich möchte ein Petrus-Typ sein. Gut, er ist oft auf die Schnauze gefallen, aber er hat Mut gehabt. Nur einer hat gesagt, Jesus, wenn du es bist, dann so sage mir, dass ich zu dir kommen soll, auf dem Wasser zu laufen. Hätten doch alle sagen können, oder? Hatten alle die gleiche Möglichkeit. Und ist das nicht mal oft auch so bei uns? Wir hören von Männern und Frauen, die im Glauben ermutigt sind. Und uns scheint es doch dann irgendwie so, in Anführungsstrichen, schlecht zu gehen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, die erste Säule zu ergreifen in deinem Leben und dir dessen bewusst zu sein. Gott anzubeten kann dir niemand nehmen, die Entscheidung. Und die kannst du immer wieder treffen. Zweite Säule, Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Ich lese das jetzt nicht vor, ich möchte das nur erklären. Die zweite Säule in unserem Christenleben, damit sich Glaube bewähren kann, ist Deklarieren von Gottes Wort. In Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11 lesen wir, wie Jesus in die Wüste geführt worden ist und vom Teufel versucht worden ist. Und der Teufel ist ihm erschienen. Und was hat Jesus gemacht? Der Teufel zitierte aus den Schriften. Und was tat Jesus? Er zitierte und deklarierte auch aus den Schriften, aus Gottes Wort. Und das ist... Und ich möchte das gleich so ein bisschen entschlüsseln, was hier eigentlich passiert ist. Das ist das, was uns auch als Säule in unserem Christenleben trägt. Gottes Wort, was Gott zu uns gesprochen hat. Denn was Gott sagt, steht fest. Und jetzt schlüssel ich mal auf, was hier passiert ist. Der Teufel hat Jesus immer nur so kurze Zweifelsmomente gegeben. Steht nicht geschrieben, ja, dass wenn du dich hier jetzt hinunterstürzen solltest, dass Gott dich aufhängt, denn er wird dafür sorgen, dass sein Knecht, sein Diener sich nicht an einem Stein stoße. Was hat Jesus gemacht in den ganzen Beispielen? Das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn man die mal durchliest. Jesus hat immer entgegengehalten und das aufgeschlüsselt bedeutet, und das läuft bis heute so, der Widersacher, der Teufel, sieht über das, was Gott gesagt hat, Zweifel aus. Das ist ganz interessant. Das läuft bis heute so. Über das, was Gott sagt, sät der Teufel bis heute Zweifel aus. Und so ist es bei Jesus auch gewesen. Steht nicht geschrieben. Und Jesus hätte sagen müssen, oder hätte natürlich einwilligen müssen und sagen, ja, natürlich steht das geschrieben. Er hat dem übrigens nie widersprochen. Er hat nicht gesagt, nein, das steht nicht geschrieben. Er hat nur gesagt, ja, aber es steht auch geschrieben. Und somit, der Teufel arbeitet bis heute immer über Zweifel, immer. Und der größte Zweifel, was der Teufel der Menschheit bis heute immer wieder einredet, ist, das ist ein ganz großer Zweifel, nicht, dass Gott existiert, nein, Das ist nicht der Zweifel, den der Teufel den Menschen weitergibt. Also wenn man sich mit Menschen unterhält, ich kriege das sehr selten mit, dass man mal auf einen Atheisten stößt. Ich glaube, das sind gar nicht die Leute, die große Probleme mit Gott haben. Übrigens zur damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat, Jesus hat nicht viel mit Atheisten zu kämpfen gehabt, sondern er hat mit Schriftgelehrten zu tun gehabt, die Gott eigentlich hätten kennen müssen. Das ist ganz interessant und das ist die größte Blockade, wenn jemand meint, Gott irgendwie zu kennen und jetzt kommt hier der Teufel nämlich ins Spiel mit rein und Zweifel mit rein. Der Teufel ist nicht, macht das nicht so, dass wir zweifeln oft, dass es Gott gibt, sondern dass wir an der Größe und Güte Gottes zweifeln. Bekommen einen Christen dazu, dass er frustriert ist von Gott, was passiert? Der wird anfangen, mit anderen Christen über seine Frustration zu reden. Und auf einmal wird seine Frustration andere Christen anfangen, innerlich anzufressen. Und es fängt eine Bewegung an, dass an Gottes Güte gezweifelt wird. Ein Atheist kann einem Christen nicht groß ausreden, dass es Gott gibt. Aber jemand, der schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat und das mit Gott in Verbindung bringt, der kann viel Schaden anrichten. Und so arbeitet der Teufel bis heute. Ich habe ein interessantes, eine Art Comic gesehen, so eine Gegenüberstellung. Das passt da gut rein. Zweifel darüber, dass Gott gut ist, nicht, dass Gott existiert. Jesus sitzt auf der Bank, auf der Parkbank mit jemandem und unterhält sich. Zwei Sprechblasen zu sehen. Die erste Sprechblase bei dem jungen Mann. Der fragt Jesus, ja, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Warum lässt du Kriege, Hungersnöte, Mord, Kindesmissbrauch und ganz furchtbare Dinge in diese Welt zu? Die Frage des Mannes an Jesus. Die Sprechblase von Jesus darüber war zu sehen. Oh, das ist interessant, dass du mich das fragst. Ich wollte nämlich gerade genau die gleiche Frage stellen, warum ihr Menschen das alles in diese Welt zulasst. Versteht ihr so ein bisschen, was dahinter steckt? An eurem Nicken sehe ich das heraus. Das ist doch bis heute, was immer wieder diskutiert wird. Es taucht irgendwo eine furchtbare Nachricht auf und der Aufschrei wird groß nicht. So nach dem Motto, wir haben es doch immer gesagt, Gott gibt es nicht. Sondern der Aufschrei wird durch die Medien, wenn dann groß, wo ist Gott? Oder warum lässt Gott sowas zu? Das ist doch das, was die Menschen bewegt. Und was ein Mensch erfahren muss, und deshalb kann ein Mensch das oftmals nicht nachempfinden, warum Christen im Leid auch Hoffnung haben können, weil wir nämlich einen lebendigen Gott in unserem Leben erfahren haben. Die gleiche Masche des Feindes, Zweifel und Angst. Ich komme zur letzten Säule. Wir haben gehört, Anbetung in unserem Christenleben ist eine Säule des Glaubens, eine Säule, dass sich unser Glauben bewährt, Gott über die Umstände zu erheben, Gott groß zu machen, Gottes Wort zu deklarieren, auszusprechen, gegenzuhalten, gegen Zweifel und gegen Angst ist eine Säule. Und eine dritte Säule, wo ich glaube, dass sich der Glaube in unserem Leben bewährt und Substanz zeigt, sich durchsetzen kann, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sich an Gottes Taten erinnern. Sich an Gottes Taten erinnern. Psalm 103 leitet ein. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt David hier auf, der dir all deine Sünden vergibt und er heilt all deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Eigentlich könnte man dieses nochmal überschreiben mit dem Thema Anbetung, aber ich habe es nochmal separat gemacht und überschrieben mit erinnere dich an Gottes Taten in deinem Leben. Ich glaube, dass das Gott und das macht Gott ja auch groß. Manchmal ist es hilfreich, sich hinzusetzen und die Augen zu schließen und einfach mal zu überlegen, wenn man in so einem Loch in seinem Leben ist und vielleicht das ein oder andere einen bedrückt, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu sagen, Gott, zeige mir mal ganz neu wieder, was du in meinem Leben alles getan hast. Und ich erinnere mich jetzt daran, was du in meinem Leben alles getan hast. Und mit einmal fällt ihm auf, das ist ja gar nicht so wenig. Das ist ja gar nicht so wenig. Wisst ihr, und das passt ja in die Masche vorher wieder ganz gut rein. Dann wird auf einmal die Zweifel vom Teufel und die Umstände werden auf einmal immer kleiner, weil wir Gott dadurch wieder groß machen. Und das ist ja das, was David hier sagt. Lobe den Herrn, meine Seele. Eine Aufforderung an sein Innerstes zu sagen, mache Gott groß. Löse dich von dem, was um dich herum ist. Mache Gott einfach groß. Und das hilft. Übrigens auch bei anderen. Erzähl doch mal anderen, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Das nennt man in der kanaanäischen Sprache oder in unserer christlichen Sprache Zeugnis ablegen. Hast du schon Zeugnis abgelegt? Wir müssen uns ein bisschen die kanaanäische Sprache abgewöhnen, da kann keiner was mit anfangen. Ne? Jetzt gehe ich zu jemandem hin und sage, ich möchte dir Zeugnis ablegen. Und sage, Moment, die Ferienversammlung ist im Sommer. Oder mein Berufszeugnis ist doch schon ein bisschen her. Ich möchte dir einfach mal erzählen, was Gott in meinem Leben Großes getan hat. Mach das doch mal so als Aufforderung, wenn du in der Stadt bist, mal irgendjemanden triffst und schnappst du dir mal irgendjemanden, den du noch nie vorher getroffen hast, mal so als Herausforderung für dich selber und sagst, entschuldigen Sie, darf ich Ihnen mal erzählen, was Gott für ein Wunder getan hat? Und dann erzählst du, was du mit Gott erlebt hast in 3-4 Sätzen. So hat sich das Evangelium bis heute immer sehr erfolgreich verbreitet, dass Gott groß gemacht worden ist. Das kann natürlich auch in deinem persönlichen Umfeld, zu Hause, in deiner Familie sein, bei deinen ungläubigen Familienangehörigen oder vielleicht Arbeitskollegen. Mal so ganz kleine, dezente Anreizung, dass Gott Großes getan hat. Das macht auf Gott aufmerksam und das hat noch niemandem wehgetan. Doch, einem tut das weh. Das ist der da unten. Aber wie ich das zum Anfang gesagt habe, sein Reich wird zerstört durch sein Reich, was aufgerichtet ist auf dieser Welt. Christus, sein Reich ist aufgerichtet und wir erinnern uns daran und machen das groß, indem wir uns daran erinnern, was er in unserem Leben getan hat. Ich möchte einen weiteren Vers lesen aus Psalm 77, Vers 11. Ab Vers 12. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über all deine Werke nach und denke an deine Taten. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du Gott es bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten dich. Ja, die Tiefen tobten, Wasser ergossen sich aus dem Gewölk. Die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und des Aaron. Was empfindet ihr, wenn ihr sowas hört? Deprimierend, oder? Nein, das ist überhaupt nicht deprimierend. Das macht Gott groß. Und das ist letzten Endes genau das, auf was David hier abzielt. Nämlich, mache Gott groß, erinnere dich an die Taten, die Gott in deinem Leben und auch woanders getan hat. Und dein Glaube wird erbaut, wird auferbaut. Und ich schließe hier ab mit Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10, und das soll das hier unterstreichen. Erinnere dich an die Taten, die Gott in deinem Leben oder auch woanders getan hat, auch die in der Bibel aufgeschrieben sind. Römer Kapitel 10. Da heißt es in Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Na klar, jetzt denken wir alle daran, ha, Sonntag ist der Tag, wo mein Glauben erbaut wird. Aber wenn man sich das anguckt, was Predigen eigentlich bedeutet, mit Predigen ist nicht gemeint, sonntags in die Gemeinde zu kommen, das ist auch Predigen und dem Wort, dem Verkündiger zuzuhören, wie ich es jetzt mache, Gottes Wort weiterzugeben. Weißt du, was Predigen auch ist? Du sitzt am Montagmorgen oder am Dienstagmorgen in deiner Küche und irgendwas hat dich ganz groß geärgert in deiner Familie, irgendwas ist ganz schief gelaufen, du sitzt da bei deiner Tasse Kaffee, sitzt da und da kommt es doch darauf an, dass sich da der Glaube bewährt, oder? Dann sitzt du da und irgendwas ist ganz schief gelaufen und du nimmst deinen Kaffee, nimmst den ersten Schluck und sagst dann, danke Gott, dass du groß und gut bist. Ich erinnere mich daran, was du in meinem Leben getan hast. Und mit einmal merkst du, dass der Streit mit deinen Kindern oder die Auseinandersetzung am Telefon oder wo dir dein Arbeitskollege komisch begegnet ist, mit einmal merkst du, das hat gar keine Substanz mehr, bei dir haften zu bleiben, denn dein Gott ist ja größer. Seid ihr dabei? Glaube bewährt sich, indem wir Gott groß machen. Und predigen bedeutet, das Wort Gottes an die erste Stelle zu stellen. Und das kannst du selber machen. Predige doch mal zu Hause zu dir selber. Ist nichts anderes, als zu sagen, Gott, ich mache dich groß. Oder du nimmst die Bibel zur Hand und liest ein, zwei Psalmen und liest darüber über Gottes Größe. Dann fängst du an zu predigen. Und was das Resultat ist, das lesen wir in Römer Kapitel 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Mit einmal merkst du, der Glaube bei dir wird gestärkt und findet wieder Haken in deinem Leben und dein Glaube wächst und wächst und wächst. Warum? Weil du anfängst, das zu tun, was Gott dir verheißen hat. Ich stelle Gott an erste Stelle. Das ist eigentlich Predigen. Und ich mache Gott groß. Und mit einmal wächst dein Glaube ganz automatisch. Mit einmal merkst du, du hast gar nicht gemerkt, wie du überwunden hast. Weil Überwinden ein automatisches Produkt dessen war, dass du Gott groß gemacht hast. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Amen. Ich möchte noch einmal mit uns zusammen beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Und dass du derjenige bist, den wir anbeten dürfen, weil du uns zuerst erwählt hast, weil du uns deine Güte und deine Größe gezeigt hast. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort groß ist und dass du größer und mächtiger bist als alles andere, was um uns herum ist. Und ich möchte ganz einfach eine Herzensfrage heute Morgen stellen. Während wir alle an unserem Platz einfach sitzen bleiben und die Augen geschlossen halten, möchte ich einfach so innerlich mal hineinfragen. Wer sagt, in dem und dem Bereich möchte ich Gott in meinem Leben wieder an erste Stelle setzen? Ich empfinde so, dass ja, da so viele Angriffe in meinem Leben sind, wo ich vielleicht auch niedergeschlagen bin. Wo der Feind, der Teufel es vielleicht geschafft hat, meinen Glauben zu schwächen. Und du hast heute Morgen gehört, dass Anbetung und das Sprechen auch von Gottes Wort und die Größe Gottes, was Gott in deinem Leben getan hat, dass das Säulen sind, die deinen Glauben erbauen. Und das möchte Gott heute Morgen tun, dir einfach in deinem Glauben begegnen, deinen Glauben zu stärken und dir einfach begegnen. Wenn du sagst, Mensch, ich brauche das, dass mein Glaube einfach gestärkt wird, dass Gott mir ganz neu begegnet, dann möchte ich dich einfach mal bitten, während wir alle die Augen geschlossen halten, ein ganz kurzes Zeichen mit deiner Hand zu geben. Und ich möchte noch einmal ganz kurz ein Gebet sprechen dann für dich. Dankeschön ist Dankeschön. Dankeschön ist noch jemand da. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kommt mir nicht darauf an, dass ich das sehe, sondern dass Gott das sieht. Herr, und ich danke dir dafür, dass du so groß und mächtig bist. Herr, und ich segne jetzt in deinem Namen jeden, der sich hier gemeldet hat, der darauf reagiert hat. Jesus, du kennst die Herausforderungen, die, ja, wo es an die Substanz geht, wo einfach notwendig ist, dass Glaube gestärkt wird. Und ich danke dir, dass du es jetzt bereits schon getan hast. Und das möchte ich dir zusprechen in dem Namen Jesus Christus. Dein Glaube sei gestärkt und du sollst neue Hoffnung in deinem Leben sehen und auch haben und auch fühlen und empfinden, weil du dein Leben und deinen Blick auf Christus ganz neu ausgerichtet hast. So spreche ich dir Stärke und Kraft und Glauben zu, gemäß deines Glaubens und deinen Schritt auf Christus zu. Im Namen Jesus. Amen.